Mittwochnachmittag 16 Uhr hier am 17. Juni 2020 auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Hallo. Heute in der Sendung. Ja, obwohl Corona noch lange nicht vorbei ist, schwappen die sozialen Proteste aus allen Ecken und Enden der Welt über. Wir könnten heute nur zwei Schwerpunkte wählen. Ich hätte gerne viele weitere gewählt. Aber zum einen haben wir ein lokales Thema, und zwar der Mietenwahnsinn äußert sich in neuen Zwangsräumungsterminen. Das Syndikat, das Kneipenkollektiv von Neukölln, ist konkret die erste umkämpfte Lokalität, die einen solchen Termin bekommen hat. Es gab eine Protestkundgebung, eine erste spontane am vergangenen Sonntag, und ihr werdet da hören, was da los war und was in den nächsten Wochen geplant ist, um diese Zwangsräumung abzuwenden. Das ist jetzt der erste Teil der Sendung. Und der zweite freue ich mich super auf ein Gespräch, was ich über Telefon führen konnte mit Michael Schiffmann aus Heidelberg, der in der Frimomia-Bewegung seit vielen Jahrzehnten aktiv ist. Kann ich, ja, viele Jahrzehnte, das stimmt. Und mit ihm habe ich mich über die aktuellen Aufstand in den USA gegen die rassistische Polizeigewalt unterhalten, und wir sind da natürlich auch auf viele Ursachen und Wechselwirkungen gestoßen, die in den, würde ich mal sagen, üblichen großen Konzernmedien hier so nicht zur Sprache kommen. Und ich hoffe, das ist interessant für euch als Hintergrundinformation, um zu verstehen, was in den USA eigentlich wirklich gerade los ist und wie tief die Risse in der Gesellschaft sind und wie stark die Bemühungen sind, das jetzt ein für alle Mal zu ändern. Deswegen haben wir auch gar nicht viel Zeit für Musik und steigen gleich ein in den ersten Beitrag, und zwar den übers Syndikat. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Syndikat frei! Syndikat frei! Syndikat frei! Seit ca. 13 Jahren gibt es eine traurige Konstante in dieser Sendung, und das sind Berichte über drohende Gentrifizierung, über Zwangsräumung. Aber das Erfreuliche daran ist auch, dass es immer Widerstand dagegen gab und dass der immer lauter und immer vernetzter wird, und dass es inzwischen ja auch erste kleine Erfolge in dieser Stadt gibt, die sich der Zwangsräumung und der Profitlogik von Investorinnen und Spekulantinnen und ihren Helfershelfern in Politik und Bezirksverwaltung entgegenstellen. Das Syndikat, das Kneipenkollektiv aus der Weisestraße in Neukölln, das ist ja in dieser Sendung hier auch schon seit beinahe 2 Jahren Thema, denn die wehren sich schon recht lange und bisher auch erfolgreich gegen ihre Zwangsräumung. Jetzt gibt es eine weitere Eskalationsstufe. Ein Gerichtsvollzieher hat sich angekündigt, und zwar für den 7. August. Das haben ca. 250 Menschen zum Anlass genommen, am vergangenen Sonntag sich in der Weisestraße vor dem Syndikat zu versammeln. Es gab verschiedene Reden, von denen ja drei sogar gleich hier hören werdet, und im Anschluss noch eine Kiez-Demo durch den Neuköllner Kiez, und es gibt viele Überlegungen und Ideen, sich dieser Zwangsräumung in den Weg zu stellen und auch den 7. August als Kneipenkollektiv zu überleben. Hört selbst. Wir haben als, ja, mit das erste Projekt, als die ersten nach dem Corona-Lockdown wieder einen Termin für unsere Zwangsräumung gekriegt. Das zeigt, dass der ganze Mist, der in den letzten Wochen aufgekommen ist, all das Geschwurbel von seitens der Politik über Solidarität, mehr gegenseitige Rücksichtnahme und so, jetzt ja wieder vorbei ist. Die Maschinerie muss wieder laufen wie zuvor, und das heißt auch eben die Maschinerie der Verdrängung. Und das heißt, dass mal wieder für die Interessen von irgendwelchen Immobilienfirmen alles getan wird, und dass hier ein alteingesessenes Kiezgewerbe nach über 35 Jahren gewaltsam rausgeschmissen werden soll. Dass die Nachricht uns letzte Woche erreicht hat, war doppelt bitter. Nicht nur, dass sie überhaupt kam, sondern besonders, dass sie genau am zweiten Tag kam, als wir hier wieder zumindest den Außenbereich geöffnet haben. Denn auch das war hart für uns. Corona war für uns bisher ein Auf und Ab der Gefühle. Ihr habt das ja alle mitgekriegt auf den sehr plötzlichen Shutdown und auch die Angst, ohne richtigen Abschluss den ersten Räumungsversuch am 17. April erleben zu müssen, folgte dann kurz vor knapp dessen Absage. Daraufhin die lange Hängepartie, natürlich wie auch viele andere Kleingewerbetreibende und Mieterinnen, finanzielle Sorgen, und die generelle Unklarheit, ob wir jemals wieder in irgendeiner Form öffnen können. Dann, wie gesagt, vor 2 Wochen die recht überraschende Nachricht, wieder unter bestimmten Bedingungen öffnen zu können. Aber diese Freude hielt, wie gesagt, nicht lange, denn an unserem 2. halboffenen Tag bekamen wir wieder Post vom nicht wertgeschätzten Obergerichtsvollzieher Bossin. Der 2. Räumungsversuch soll jetzt am Freitag, den 7. August um 9 Uhr stattfinden. Scheiße! Schämt euch! Das ist die Quintessenz davon. Auch wenn uns die Nachricht wütend und traurig macht, so kommt sie natürlich nicht überraschend. Uns war klar, dass die Corona-Pandemie weder unseren sogenannten Eigentümer Piers Global zur Vernunft bringt, noch dass die vielbeschworene Solidarität und Rücksichtnahme von Seiten der Politik irgendeinen nachhaltigen Effekt nach sich zieht. Oder zum Beispiel ein rot-rot-grüner Senat auf die verrückte Idee kommen könnte, dass Wohnraum und soziale Orte und Kleingewerbe so wichtig und schützenswert sind und deswegen nicht zwangsgeräumt werden dürfen. Ja, wirklich verrückte Ideen. Aber wie gesagt, die Botschaft ist eindeutig, es muss wieder laufen, die Maschinerie muss wieder in Gang kommen und das heißt eben wie auch Verdrängung und das heißt auch wieder Zwangsräumung. Wir und ich glaube ihr alle, wir sehen das überraschend oder nicht überraschend anders. Das Einzige, was wir versprechen können, was sicher so bleiben wird wie vor Corona, das ist unser Protest gegen die Räumung und das drohende Ende des Syndikats. Denn damit sind wir immer noch nicht einverstanden. Damit sind wir weniger einverstanden als jemals zuvor. Denn wenn uns Corona und die ganze Krise und alle Auswirkungen davon eins gezeigt haben, dann das, dass unser Kiez und ganz Berlin nicht weniger Orte wie das Syndikat brauchen, sondern viel mehr davon. Nämlich das sind die solidarischen Orte des Zusammenkommens, die Orte, die allen Menschen, unabhängig vom Geldbeutel, sozialen Status, Hautfarbe, geschlechtlicher, sexueller Identität, was auch immer, offen stehen. Und das sind die Orte, wo genau die Netzwerke geknüpft und vertieft werden können, die in unsicheren Zeiten, in Krisenzeiten wichtiger sind denn je. Absolut! Unsere Zwangsräumung könnte eine der ersten nach dem Shutdown sein. Es wird sicher nicht die letzte. Allein die Liebig 34, die Potze, die Meuterei sind weiterhin akut bedroht. Die Liebig 34 hat vor 2 Wochen ihren Räumungsprozess verloren. Die Urteilsverkündung der Potze steht an. Die Meuterei hat einen Termin für ihre Verhandlung. Aber auch generell stehen unzählige Menschen, Kleingewerbetreibende und soziale Projekte nach Jobverlust, Kurzarbeit, Shutdown vor einer unsicheren Zukunft. Und während Maßnahmen der Politik ausschließlich die Mieteinnahmen der Eigentümerin absichern, brauchen wir Ersparnisse auf, verschulden uns oder sparen an allem anderen, bis es quietscht. Der Kampf um den Erhalt des Syndikats ist deshalb nicht nur ein Kampf um die reine Existenz und weitere 35 Jahre bierselige Abende. Auch, aber nicht nur. Denn er steht auch symbolisch für den generellen Widerstand gegen Ausgrenzung und Verdrängung und für eine ganz andere Form des gemeinsamen Wohnen, Lebens und Arbeitens. Er steht für eine Stadt für alle, in der die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht allein der Profit weniger Menschen und Unternehmen. Aber es geht natürlich nicht nur um das Syndikat oder um Verdrängung, um Gentrifizierung, denn gerade brennt es an vielen Ecken und Enden der Welt. Und mit Sorge blicken wir nicht nur auf unsere und all die anderen drohenden Räumungen, sondern auch auf die vielen anderen Verwerfungen, die jetzt wieder deutlich zutage treten oder die sich anbahnen. Schon jetzt werden Rufe laut, dass die Kosten dieser Krise wieder die üblichen Verdächtigen tragen sollen, nämlich wir. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Gesetzesverschärfungen und Grundrechtseinschränkungen in Krisenzeiten danach nur selten wieder zurückgenommen werden, während gleichzeitig reaktionäre und autoritäre Bewegungen und Regierungen im Aufwind sind und gefühlt täglich neue rechtsradikale Einzelfälle oder Einzelfallnetzwerke in den Sicherheitsbehörden aufgedeckt werden. Die EU hat ihr letztes bisschen geheuchelten Humanismus verloren und trägt Corona nun vor sich her, um Geflüchtete in Elendslagern an den Grenzen vegetieren oder im Mittelmeer saufen zu lassen. Und irgendwas war ja noch mit Klima. Also, ihr seht, die Liste ist lang, die ist mehr als unvollständig, aber sie zeigt, wohin die Reise geht und sie zeigt, dass eins mehr denn je notwendiger ist und das ist Protest und Widerstand und einfach nicht einverstanden sein mit den Sachen, die hier gerade passieren, sich dagegen stellen, sich engagieren und ja, dagegen kämpfen. Also lasst uns alle gemeinsam dagegenhalten. Ganz egal, ob im Kampf für eine solidarische Stadt und den Erhalt der bedrohten Projekte, den Erhalt des Syndikats oder gegen sozialen Kahlschlag, gegen Rassismus in Staat, Sicherheitsbehörden und der Gesellschaft, gegen das Patriarchat oder für offene Grenzen und sichere Fluchtrouten. Und lasst uns natürlich in den nächsten 8 Wochen bis zum 2.1. Räumungsversuch nochmal klar, gemeinsam, wütend und solidarisch deutlich machen, jetzt erst recht, Syndikat bleibt. Am kommenden Wochenende, den 20. Juni, findet ja die große Mietenwahnsinn-Demonstration in Berlin statt. Und auch dazu hat jemand auf der Kundgebung am vergangenen Sonntag vor dem Syndikat was erzählt. Hört selbst. Jo, schön, dass so viele da sind heute, auch wenn der Anlass so ein blöder, beschissener ist. Aber das geht ja nicht nur dem Syndikat so, sondern relativ vielen Leuten und auch nicht nur den Kneipen, sondern auch Leuten, die wohnen. Und ja, deswegen soll es jetzt am kommenden Samstag, am 20. Juni, eine Demonstration geben, 14 Uhr am Potsdamer Platz. Shutdown, Mietenwahnsinn. Und diese Demonstration findet nicht nur in Berlin statt, sondern auch in 12 weiteren Städten bundesweit wird es Aktionen geben. Das geht von Flyer verteilen in Wohnblocks bis eben Kundgebung. Oder in Frankfurt am Main gibt es auch eine große Demo. Das ist alles relativ spontan entstanden, weil, naja, vorher war halt der Corona-Shutdown, da konnte man eh keine Demos machen, aber jetzt, die Einkommen fallen weg, aber trotzdem müssen wir alle weiter Mieten zahlen, ja? Und das ist doch eine große Schweinerei und wer soll da was dagegen machen, wenn nicht wir selber? Und deswegen gehen wir nächste Woche auf die Straße und ihr kommt alle mit. Genau, ausnahmsweise sind auch ein bisschen konkretere Forderungen da drauf. Das ist in dem Fall Mietschulden erlassen. Keiner soll zwangsgeräumt werden wegen Corona. Dann Mieten senken und Gewinne umverteilen, weil genau während jetzt einige Leute ihre Mieten gar nicht mehr zahlen können oder wieder zum Amt rennen müssen und der Staat soll die ganzen Mieten zahlen, genau zeitgleich finden bundesweit die Aktionärsversammlungen von Vonovia, von Deutsche Wohnen und von ADO statt. Und die haben alle Milliarden Gewinne gemacht und verteilen jetzt fette Dividenden. Bei Vonovia ist es ausgerechnet worden, dass 30% der kompletten Miete geht direkt in die Dividende. Es ist wirklich die direkte Umverteilung von unten nach ganz oben. Genau. Die Leute, die eine Mietwohnung haben oder wo das Amt zahlt, das ist vielleicht unschön. Schöner wäre natürlich Wohnen ohne Vermieter, aber die haben immerhin eine Wohnung. Und deswegen ist auch ganz zentral an dem Tag die Forderung Wohnung für alle. Und wirklich für alle. Da geht es um Obdachlose, da geht es um Geflüchtete, da geht es um die Auflösung von allen Lagern. Genau, denn der 20. Juni ist nicht nur jetzt so ein bundesweiter Aktionstag, sondern es ist auch der internationale Tag der Flüchtlinge oder Geflüchteten. Und deswegen freuen wir uns auch, dass das auch Reden geben wird von Leave No One Behind. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wohnen ist ein Menschenrecht und alle Leute gehören untergebracht und Wohnung für alle. Ja, danke dafür. Das war auf, es ist kaum noch was hinzuzufügen, aber ich versuche jetzt trotzdem nochmal. Ihr habt jetzt alle geklatscht, weil das wirklich auch ein wichtiges Thema ist. Wir machen das jetzt auch nochmal richtig hier mit Stimmung. Ich sage Wohnung für alle. Ich sage Wohnung, ihr sagt für alle. Ich sage Lager, ihr sagt abschaffen. Okay, kriegen wir das hin? Wohnungen! Lager! Abschaffen! Lauter. Wohnung! Lager! Ich finde es deswegen so wichtig, das hier zu sagen, weil wir natürlich in der Zeit von Corona und Quarantäne immer darüber gesprochen haben, dass alle zu Hause bleiben sollen, dass es ein Risiko ist für andere Leute. Es ist ein Risiko dieser Gesellschaft überhaupt dafür zu sorgen, dass es sowas wie Obdachlosigkeit und Lagerunterbringungen gibt für ganz, ganz viele Menschen, und das sollten wir nicht vergessen. Und weil wir die Schnauze voll davon haben und weil wir auch die Schnauze voll davon haben, dass überhaupt Leuten ihre Wohnungen weggenommen werden, dass hier so soziale Orte wie das Syndikat zwangsgeräumt werden sollen, deswegen machen wir auch eine Fahrraddemo an diesem 20.06. nächste Woche Samstag vom Hermannplatz zum Potsdamer Platz. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Mit dem Fahrrad ist das super, man ist unberechenbar, man kann aber auch nett nebenher fahren. Es ist auch gut, ab und zu mal Bewegung zu haben. Die Straße gehört uns an dem Tag, die Autos werden nicht mit dabei sein. Das finde ich auch eine gute Sache. Und dann sagen wir alle zusammen, Shutdown, Mietenwahnsinn. Wir haben die Schnauze voll von diesen Vermietern, die uns drangsalieren. Und wir wollen eine solidarische Stadt, die selbstorganisiert ist und frei von der Angst, verdrängt zu werden. Genau, am Hermannplatz um 12 Uhr treffen wir uns, um 13 Uhr fahren wir mit dem Fahrrad los. Bringt auf jeden Fall, wenn das Wetter ist, so wie hier, heute ordentlich zu trinken mit, ja? Und Maske nicht vergessen. Wir haben jetzt alle gemeinsam noch 8 Wochen ungefähr bis zum 2.1. Räumungsversuch. Und die wollen wir gemeinsam mit euch allen nutzen, um nochmal laut und klar und deutlich zu machen, das, was im August hier passieren soll, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das will unser Kiez nicht, das finden wir alle zum Kotzen und wir sind damit nicht einverstanden. Und dazu... Das können wir natürlich nicht alleine machen, sondern nur gemeinsam mit euch. Deswegen wäre es super toll, wenn wir jetzt gemeinsam die nächsten Wochen nutzen, jetzt erstmal das neue Räumungsdatum zu verbreiten. Ihr könnt gleich, wenn das hier vorbei ist, hier Material abholen und bei euch in eure Projekte, in eure Häuser hängen, eure Nachbarin verteilen, teilt das auf sozialen Netzwerken, quatscht mit euren Nachbarinnen oder auf Arbeit. Verbreitet die Nachricht, dass hier im August geräumt werden soll und dass das auf gar keinen Fall geht. Wir freuen uns in den nächsten Wochen über jede Form der Solidaritätsbekundung, so klein oder unwichtig oder so groß und spektakulär sie auch sein mag. Denkt euch was aus. In den letzten Wochen haben sich sehr viele Leute in den Corona-Zeiten sehr kreativ gezeigt, trotzdem Protest neben den klassischen Formen sichtbar zu machen. Da waren echt viele tolle Sachen dabei und wir hoffen, dass das auch was ist, was auch nach Corona bleiben wird. Seien es die unzähligen Transparente und Plakate, die von Balkonen und aus Fenstern gehangen wurden, seien es die Sachen, die auf Bordsteine gesprüht wurden und. Das war richtig klasse und dafür ist die nächsten Wochen auf jeden Fall sehr viel Platz und Raum. Für Leute, die keine eigenen Strukturen oder vielleicht auch gar keine eigenen Ideen haben, wollen wir ab nächster Woche wieder anfangen mit einem offenen Unterstützerinnen-Treffen. Das wird immer genau wie heute Sonntagnachmittags stattfinden. Wir treffen uns hier vom Syndikat. da wird es Material geben, da wird es Leute geben, die Ideen haben und wir versuchen mit all unserem Know-how, mit unseren Kapazitäten und Ressourcen das zu unterstützen, worauf ihr Lust habt. Also ab dem kommenden Sonntag, jede Woche 16 Uhr hier vom Syndikat, sei es, ob ihr euch da trefft zum Plakatieren, zum Flyer verteilen oder ob ihr hier Schilder oder sonstige Sachen malt oder euch sonstige Aktionen überlegt. Dafür ist da unter anderem der Raum. Dann wird es im Laufe der Woche auch einen Text und hoffentlich auch einen Jingle geben, denn ja, wie ihr wisst, wir sind jetzt nicht unzählig viele im Syndikat, aber die Botschaft muss an möglichst vielen Stellen verbreitet werden. Deswegen wird es Sachen geben, die ihr benutzen könnt, um selbstständig auf Demos, auf Veranstaltungen jeder Art kurz was zum Syndi zu sagen, kurz die wichtigen Termine zu verbreiten. Und das wäre echt super toll, wenn das ein Haufen Leute machen würden, weil, ja, wir können uns leider noch nicht klonen. Was auch immer noch wichtig ist und was wir nicht vergessen dürfen, ist, weshalb das Ganze hier passiert. Denn wenn wir an die Räumung des Kiezladens Friedel 54 im Jahr 2017 unten am Hermannplatz in der Friedelstraße denken, wird es im August auch in unserem Kiez, in unserer Nachbarschaft so sein, dass hunderte Polizistinnen, Spezialkräfte, Hubschrauber unseren Kiez belagern werden. Sie werden versuchen, jede Form von Protest und Widerstand mit allen Mitteln zu verhindern, um schlussendlich ein weiteres solidarisches Kiezprojekt zu zerstören. Und das nur, damit wieder eine Immobilienklitsche auf die Bedürfnisse der dort lebenden und arbeitenden Menschen scheißen und ein Millimü mehr an Profit machen kann. Und wir erinnern uns, dass all der Aufwand, die Kosten und die Folgen nicht nur für irgendeine anonyme Immobilienklitsche geschehen, sondern explizit in unserem Fall für die Interessen von Pierce Global. Pierce Global, dem ungewollt anonymen, steuervermeidenden Briefkastennetzwerk, für das die Bezeichnung Landlord weit treffender ist als Immobilienunternehmen. Denn Pierce Global ist selbst im Ranking der Immobilienunternehmen besonders ekliges. Sie verwalten ihren Besitz in Berlin wie mittelalterliche Gutsherren und sind eindeutig der Meinung, das geldgegebene Recht entbinde sie von jeglicher Verpflichtung, Verantwortung oder auch nur der einfachen Kommunikation mit uns, dem Pöbel oder dessen Vertreterinnen. Denn bis heute, fast 2 Jahre nach der Kündigung, nach allem Protest, öffentlicher, medialer Aufmerksamkeit zum Trotz, bleibt Pierce im kommunikativen Untergrund und hat jeden Gesprächsversuch ignoriert, sei es von uns, den Medien oder der Politik. Und nicht nur, dass sie uns hier raus haben wollen, sie haben in den letzten Wochen und Monaten auch weiter versucht, hier in unserem Kiez sich mehr Eigentum anzuhäufen. Die eine oder der andere wird es mitgekriegt haben. Hier in unserer Nachbarschaft im Block an der Leine-Oder-Straße hat es Pierce über ein neues Briefkastenunternehmen versucht, sich gleich mal, ich glaube, 160 Wohnungen anzueignen, was zum Glück nicht geklappt hat. Der Bezirk hat dankenswerterweise hier das Vorkaufsrecht gezogen. Genau, da werden die Leute später auch nochmal was sagen, aber zum Glück breitet sich Pierce nicht noch mehr in unserem Kiez aus, denn es klar ist, ja, no Pierce, no Tears. Genau, dass das aber so sein wird am 7. August, das ist kein Naturgesetz und das war es auch noch nie. Dass Eigentümerinnen über unser Wohn- und Lebensraum entscheiden und damit handeln können wie mit Klopapier, das ist eben kein Naturgesetz, das ist eine Möglichkeit von vielen und wer sich Berlin anschaut, sieht, dass diese Möglichkeit vielleicht nicht unbedingt die beste ist. Zumindest nicht für den Großteil der dort lebenden Menschen. Und es ist auch kein Naturgesetz, dass dieses Recht durch Gerichte, durch den Senat und die Polizei legitimiert und durchgesetzt werden muss, koste es, was es wolle. Und es ist kein Naturgesetz, dass das am Schluss immer funktioniert. Die Kneipe! Die Kneipe! Die Kneipe! Die Kneipe! Ja, denn es ist kein Naturgesetz, sondern es ist das Gesetz dieses Systems. Ein System, was wenige profitieren lässt und vielen schadet. Aber im Gegensatz zu der Tatsache, dass die Sonne auf und unter geht, müssen wir das nicht hinnehmen. Müssen wir nicht hinnehmen, dass das so bleibt, sondern wir können uns wehren, wir können Protest zeigen, wir können widerständig sein und zumindest versuchen, diese Räumung zu verhindern, viele weitere Räumungen zu verhindern und ein kleines Stückchen für die solidarische Stadt kämpfen, die wir uns alle vorstellen und die so viel besser ist als dieser Mist, den wir gerade hier haben. Soweit unser Bericht über die Proteste gegen die Zwangsräumung des Syndikats. Ihr habt es gehört, der Countdown läuft noch knapp 7 oder 8 Wochen, um diese Räumung zu verhindern. Es sieht so aus, als ob sich doch in Neukölln sehr viel Widerstand regt. Ihr könnt euch beteiligen, immer Sonntag 16 Uhr im Syndikat euch vernetzen. Schaut euch im Internet um, es gibt eine No-Block-Seite, es gibt verschiedene Telegram und Twitter und sonstige soziale Medien oder Konzernmedien Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Schaut es euch an, werdet Teil einer Bewegung. Das Syndi wird bestimmt bleiben. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Am Mikrofon begrüße ich Michael Schiffmann aus Heidelberg. Er ist Linguist und seit vielen, vielen Jahren aktiv in der Unterstützungsbewegung für Mumia Abu Jamal. Hallo Michael. Hallo. Wir wollen heute ein wenig über die Ereignisse in den Vereinigten Staaten reden, denn das ist ja wirklich etwas, was nicht alltäglich ist. Und vielleicht beschäftigen wir uns zunächst auch gar nicht mal so sehr mit dem aktuellen Geschehen, denn das werden alle Hörerinnen und Hörer hier im freien Radius sicherlich auch aus anderen Quellen wissen, sondern wir wollen mal ein wenig über die Hintergründe und die Begleitumstände des Ganzen sprechen. Die afroamerikanische Autorin und Aktivistin Angela Davis sprach vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit den Protesten seit dem rassistischen Mord an George Floyd durch Polizisten in einem Interview mit dem unabhängigen Nachrichtensender Democracy Now von einer extrem zugespitzten gesellschaftlichen Situation. Sie sagte, im Vergleich zu den späten 1960ern sei die jetzige Situation und das Bewusstsein der US-Bevölkerung wesentlich revolutionärer als noch zur Hochzeit der Bürgerrechts- oder Black Power-Bewegung um 1968 herum. Michael, lass uns doch mal darüber nachdenken, was kennzeichnet denn das Leben des unteren Drittels der US-Gesellschaft hier heute? Das Leben des unteren Drittels, teilweise sind es die Leute, die von Hillary Clinton Deplorables, die Erbärmlichen genannt wurden, das wäre die weiße Unterklasse. Und dann hat man eben die rassifizierten Unterklassen wie Latinos, Latinas, Schwarze, teilweise auch Asiatinnen, Native Americans. Das sind Leute, die echte Schwierigkeiten haben, von einem Monat auf den anderen zu kommen. Es sind Millionen Menschen von Food Stamps abhängig, also dem erbärmlichen bisschen von Sozialprogramm, was sie dort haben. Essensmarken auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ja. Und immer noch haben viele Millionen, zig Millionen Leute keine Krankenversicherung. Das heißt, wenn sie krank sind, können sie sich nicht leisten, zum Arzt zu gehen oder zur Apotheke. Das ist natürlich im Lauf der Corona-Krise noch wesentlich schlimmer geworden, weil weitere zig Millionen ihre Krankenversicherung und ihren Lebensunterhalt verloren haben. Auffällig war ja wahrscheinlich vor der Corona-Krise, es kann sein, dass sich das jetzt zahlenmäßig ändert, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auffällig war ja, dass ein Großteil dieser armen Menschen People of Color sind. People of Color wirst du sehr selten in den Mittelschichten der USA finden, noch weniger in der Oberschicht, aber eben ganz stark in der ärmsten Schicht, im unteren Drittel. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen sagen, was das im Alltag ausmacht? Also wenn wir über Bildung, über Nahrung, Gesundheit, aber eben auch über diese Dinge, die jetzt so in den Medien sind, wie Racial Profiling, den sogenannten War on Drugs, die Justiz und so weiter, wie das da aussieht? Deswegen habe ich von Rassifizierung gesprochen. Es ist stimmt, dass es sehr viele arme Weiße gibt, aber wenn du die Prozentverteilung anguckst, dann kannst du eine ganz klare Schichtung sehen, wo die Native Americans am untersten Ende der Skala sind. Dann kommen die Schwarzen, dann kommen Latinos, Latinas, dann kommen Asiatinnen. Dann haben wir eben die weiße, naja, Oberschicht wäre auch falsch, ne? Aber wir haben eine weiße Bevölkerung, die gegenüber all diesen anderen immer noch privilegiert ist im Durchschnitt. Letztendlich auf Gründe oder Ressourcen zurückgreifen kann, die in der Zeitalter der Kolonialisierung und Sklaverei entstanden sind. Ja, und auf alltäglicher Ebene muss man nur mal in solche Viertel gehen. Man hat dann teilweise das Gefühl, dass man in einem urbanen Lager ist. Also wenn man sich die Schulen anguckt, die sehen aus wie Kmesse, sind vollkommen unterfinanziert. Teilweise sind dort dann auch Polizisten stationiert, teilweise aber auch nicht. Um Schülerinnen in Schach zu halten. Genau. Das ist ja auch, was häufig vorkommt, ne, wenn es in der Schule Trouble gibt. In Deutschland zum Glück relativ undenkbar, dort aber eine alltägliche Erfahrung. Die Cops werden gerufen und dann schleppen sie 6, 7, 8, 9, 10, 11-jährige Kinder auf die Polizeiwache ab. In diesem Zusammenhang ist ja das Stichwort der School-to-Prison-Pipeline geprägt worden, also der direkten Linie von einer armen Schule in das Gefängnissystem der USA. Ja. Ich würde da gerne nochmal genauer drüber reden bzw. dich nachfragen. Wir hören ja viel von Racial Profiling, das ist ja im Zusammenhang mit der rassistischen Polizeigewalt das Stichwort überhaupt. Aber es ist ja auch klar, dass viele People of Color oder Jugendliche of Color vor der Polizei wegrennen, weil sie genau wissen, dass übermäßig häufiger Kontakt mit der Polizei letztendlich ein Leben im Gefängnis bedeutet. In den USA ist eine Masseninhaftierung installiert. Kannst du uns die bitte mal vielleicht kurz einen Überblick geben, was das bedeutet? Wenn man sich die Entwicklung der Gefangenenzahlen in den USA anguckt, dann kann man sehen, dass seit der Präsidentschaft Nixons diese Zahl regelrecht explodiert. In den 1970ern. In den 1970ern. Das war eine bewusste Politik der sozialen und auch wieder rassifizierten Kontrolle. Bis in die 70er hinein war der Strafvollzug in den USA nicht so verschieden von dem, was wir aus Europa kennen. Weder was die Zahlen betrifft, noch was die praktischen Ziele und Praktiken betrifft. Also was damals noch weit verbreitet war, selbst unter Klassendirektorinnen, das Ziel der Resozialisierung der Gefangenen. Während jetzt die Attitüde ist, ne, sperr sie ein und schmeiß den Schlüssel weg und beute sie dort möglichst maximal und unter Entziehung möglichst vieler Rechte gnadenlos aus. Also wir sprechen hier von einer Versechs-, teilweise Verzehnfachung der Gefangenenanzahl. Das hat vor einigen Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Das waren fast 2,5 Millionen Menschen im Gefängnis. Also wenn man dann sich anguckt, dass die USA etwas über 300 Millionen Einwohner hat, dann kann man sehen, da die meisten Gefangenen Männer sind, dass 2% der erwachsenen männlichen Bevölkerung im Gefängnis ist. Mhm. Weitere Leute befinden sich außerhalb des Gefängnisses und sind unter Aufsicht der Bewährungsbehörde. Und viele Millionen von diesen und darunter nochmal ein extra erhöhter Anteil von Schwarzen hat nicht mal so elementare Rechte wie das Wahlrecht. Mhm. Ja, das ist ja eine Wahl von George Bush in der ersten Wahl entscheidend gewesen. Ja, absolut. Wenn man sich Florida anguckt, ja, es war viel und zu Recht aufhebens gemacht worden von den direkten Wahlfälschungen, die begangen worden sind. Aber wenn man einrechnet, dass allein in Florida Hunderttausende von Schwarzen von der Liste gestrichen worden waren, weil sie im Knast waren, und auch nochmal Hunderttausende, weil sie mit irgendjemand anders verwechselt wurden, der denselben Namen hatte, dann sieht man ganz klar, dass diese Wahl damals normalerweise anders ausgegangen. Für Hörerinnen und Hörer, die etwas jünger sind, das war die erste Wahl des US-Präsidenten George Bush, der dann seine Lobbyistinnen aus der Rüstungsindustrie in den Krieg on Terror, wie er es nannte, führte, in Afghanistan einmarschierte und später im Irak. Seine Wahl wurde ermöglicht durch massiven Wahlbetrug und die Entrechtung afroamerikanischer Wählerinnen und Wähler. Wenn wir uns die Dimension der Masseninhaftierung in den USA ansehen und vor allen Dingen auch die Bedeutung, die die Gefängnisindustrie inzwischen für die US-Ökonomie hat, Denkst du dann, dass es gerechtfertigt ist, die aktuelle Massenhaftierung als zeitgenössische Fortsetzung der historisch überwunden geglaubten Sklaverei zu bezeichnen? Das kann man meines Erachtens durchaus so sagen. Es hat den Hintergrund, dass die Sklaverei ja formell mit dem Ende des Bürgerkriegs 1865 abgeschafft worden ist. Aber zu dem, was danach kam, gibt es ein hervorragendes Buch, nicht von irgendeinem Radikalinski, sondern von einem Ex-Reporter des Wall Street Journal namens Slavery by Another Name. Du meinst Mr. Blackman? Genau. Ja, ja, Slavery by Another Name. Ich habe es selber auch gelesen, sehr empfehlenswert für die, gerade für die Zeit der sogenannten Reconstruction, also der Industrialisierung des Südens, die letztendlich genauso durch Zwangsarbeit erwirkt wurde wie vorher die Sklaverei, die der ökonomische Faktor des Südens war. Mit dem Unterschied, dass es danach auch durch das Gefängnissystem und das Prison-Rental-System in den Nordstaaten Einzug erhielt. Also ja, und er beschreibt einen Prozess, den man nur als die Kriminalisierung schwarzen Lebens an sich bezeichnen kann. Kleine Korrektur hier. Reconstruction war eine sehr hoffnungsvolle Periode im amerikanischen Süden von 1865 bis 1877, wo versucht wurde, dem Gedanken, dass der Bürgerkrieg ja auch zur Abschaffung der Sklaverei geführt wurde, dem Gedanken Substanz zu geben. Und es gab auch substanzielle Erfolge. Und danach kam eben dieser Backlash, der das eingeleitet hat, was wir beide gerade beschrieben haben, nämlich diese Kriminalisierung schwarzen Lebens an sich. Das ist eine Sache, obwohl Blackmans Buch nur bis zum Zweiten Weltkrieg geht, von der man sagen muss, dass das einfach immer noch weitergeht. Ich habe mir gestern einen Clip angeguckt von einem jungen weißen Polizisten, der 4 Jahre bei der Police Force in Baltimore war, der dann den Job geschmissen hat, weil er gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen. Und er fährt zusammen mit einem anderen Typ durch Baltimore und beschreibt, wie die Dinge so laufen. Er sagt, was wir hier gemacht haben, ist einfach so, die Leute zu terrorisieren, um zu zeigen, wer der Herr ist. Er sagt dann, er fährt durch eine Straße und sagt, du musst überhaupt nichts machen, um von Cops irgendwie angegangen, provoziert und eingeknastet zu werden. Und die Gesetze sind so gemacht, dass es sogar technisch eigentlich unmöglich ist, durch diese Straße zu laufen, ohne gegen irgendeine dieser Bestimmungen zu verstoßen. Und sie sind dazu da, damit die Leute terrorisiert werden können. Und sie werden terrorisiert. Kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Protesten gegen die Polizeigewalt. Eine der zentralen Forderungen, die in den US-Medien auch sehr heiß debattiert wird, ist die Parole Defund the Police, also nehmt der Polizei die Finanzierung weg. Was ist damit genau gemeint? Was verlangen die Protestierenden hier genau? Ich meine, das wird dann von vielen oft so hingedreht, dass gesagt wird, ja, die Schwarzen würden sich noch wundern, weil gerade in ihren Vierteln gibt es doch so viel Verbrechen und wenn die Polizei sie dann nicht mehr schützt, wird alles noch viel schlimmer. Aber was mit Defund the Police gemeint ist, ist was ganz anderes. Diese Terrortruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie ihre Privilegien und ihr Geld weggenommen bekommen und dass stattdessen, wenn wir von Kriminalitätsbekämpfung schon sprechen, dass dieses Geld wesentlich sinnvoller als in Polizeiknüppeln in Investitionen in Schulen, Bildungseinrichtungen, Obdachlosenfürsorge und so weiter geleitet wird. Die Fund the Police meint einfach, dass ein vollkommen verzerrtes Verhältnis zwischen der Finanzierung von staatlicher Repression und den anderen Aufgaben, die ein Staat eigentlich so hat, dass dieses verzerrte Verhältnis wieder entzerrt wird. Was das bedeutet, ist, dass insoweit sich eine Sicherheitsfrage stellt und eine Frage der Kriminalitätsbekämpfung, dass Polizeikräfte umgestellt werden müssen von dem Charakter, den sie jetzt haben, nämlich als von außen kommende Besatzungskräfte, auf Kräfte, die aus den Gemeinschaften und Gemeinden selbst kommen und die wissen, was dort läuft und ein Verständnis für die Leute haben. Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, das ist ja eigentlich seit dem Aufstand von Ferguson 2014 bekannt, dass die Polizei zum Teil gebrauchte Armeewaffen einsetzt, die auch umsonst gesponsert kriegt von der US Army oder letztendlich vom Steuerzahler. Aber nur unter der Bedingung, dass sie sie auch innerhalb von 2 Jahren einsetzen, weil sonst würde ja wohl keine Notwendigkeit bestehen, angeblich sie zu gebrauchen. Das heißt, die Bereitschaft, Panzer und schwere automatische Waffen wirklich real gegen die Bevölkerung einzusetzen, wird durch finanzielle Anreize gesteigert. Ähnliche Sachen gibt es im sogenannten War on Drugs. Wenn du mit irgendeiner größeren Menge Bargeld gestoppt wirst, wird davon automatisch ausgegangen, dass du das Geld aus dem Drogenhandel verdient hast. Ja. Dein Geld, dein Bargeld wird beschlagnahmt und dein Fahrzeug, weil das ja ein Werkzeug des Drogenhandels sei. Und die Polizei kann das behalten. Wenn du ohne, dass du irgendein Verfahren hast. Wenn du schwarz, Latino oder ein armer Weißer. Ja, und es muss niemals zu einer Anklage gegen dich kommen, die dich irgendwie des Drogenhandels bezichtigt, weil alle beteiligten Polizistinnen und Polizisten wissen, dass das auch Quatsch ist. Sie können es einfach machen, weil es die Gesetzeslage in den meisten US-Bundesstaaten hergibt. Because they can. Ja, genau. Im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten weisen sowohl die Befürworterinnen als auch die Kritikerinnen auf die Plünderungen hin, die gerade in der Frühphase der Proteste eigentlich weltweit für Erstaunen gesorgt haben. Hier wäre meine Frage an dich, wäre es denn für die Protestierenden damals in Minneapolis vor knapp 2 Wochen und darüber hinaus in all den anderen großen US-Städten überhaupt möglich gewesen, sich auf andere Art und Weise Gehör zu verschaffen? Ein bisschen erinnert mich das an den Ausspruch von Mao Zedong, als er über die Bauernbewegung in Hunan geschrieben hat, wo es eben auch sogenannte Ausschreitungen gab. Die Revolution ist kein Deckchenstick. Ich denke, wenn es zu solchen Vorfällen kommt, wie jetzt der Ermordung von George Floyd oder zu anderen Dingen, die Massenbewegungen provozieren, wenn es zur Explosion kommt, dann ist es zunächst mal normal, dass sich die angestaute Wut der Leute auch auf solche Art Luft verschafft. Es ist sozusagen unvermeidlich. Und meines Erachtens ist es absolut pharisäisch, dann über solche Erscheinungen herzufallen und daraus die Hauptsache zu machen. Und wie du gesagt hast, vermutlich, wenn es dazu überhaupt nicht käme, wäre auch die Aufmerksamkeit überhaupt nicht so groß. Und der allseits so sehr gelobte Dr. Martin Luther King hat gesagt, dass diese Sorte von rebellischem Verhalten die Sprache der Ungehörten ist. Eine ganz andere Frage ist, wenn eine politische Bewegung dann in Gang gekommen ist, ob man sich solche Aktionen zur Taktik machen soll oder nicht. Die Statistiken über tödliche, rassistische und tödliche Polizeigewalt sind ja recht eindeutig. 2015 war das große Jahr von Black Lives Matter, als diese Bewegung die weltweite Bühne betrat und überall in der Welt letztendlich darauf aufmerksam machte, dass People of Color Opfer brutalster Gewalt sind. Und seitdem sind aber die Zahlen rassistisch motivierter Morde durch Polizistinnen und Polizisten in den USA gestiegen, was aber medial zumindest hier in Europa überhaupt nicht bekannt zu sein scheint. Und es hat täglich Erschießungen oder andere Formen, Prügeln und sonst wie Morde gegeben. 2 bis 3 Fälle pro Tag in den letzten Jahren. Und das war nicht Nachrichtenthema, seit es diesen Aufstand und diese Plünderungen und diese Brandstiftungen auch gegen Polizeireviere gibt, seitdem ist das auf einmal im weltweiten Bewusstsein. Ja, ob diese Zahlen gestiegen sind, aber wenn man sie sich anguckt, kann man nur sagen, dass sie schockierend hoch sind. Im letzten Amtsjahr von Obama wurden ungefähr 520 circa Menschen von der Polizei ermordet in den USA. 2018, als Trump schon die Geschicke leitete oder twitterte oder kommentierte, wie auch immer, waren es schon weit über 700 und seitdem sind die Zahlen noch gestiegen. Ja, es geht auf und ab. Ich zum Beispiel habe eine Zahl von 2015 aus dem Guardian. Die Zahl der Getöteten durch die Polizei war über 1000. Natürlich überproportional Schwarze. Im darauffolgenden Jahr sind es vielleicht wieder ein paar weniger und dann steigt es wieder an. Jedenfalls ist die Zahl enorm, wenn man es zum Beispiel mit der Bundesrepublik vergleicht. Ich glaube, letztes Jahr waren es 14 in Großbritannien, was jetzt sicher auch nicht frei von Rassismus ist, waren es 3. Die Zahl ist schlicht und einfach gigantisch. Man kann die Tage praktisch an 2 Händen abzählen, wo nicht jemand von der Polizei erschossen oder sonst wie ums Leben gebracht wird. Am Samstag, dem 4. Juli, also dem US-Nationalfeiertag, wird es in der Ostküstenstadt Philadelphia und anderen Orten Demonstrationen geben, die auf den Zusammenhang der rassistischen Polizeigewalt und der Frage der Repression und der Gefängnisse eingehen. Das Motto dieser Demonstration lautet Free Mumia, Freedom All. Und das mag vielleicht für europäische Hörerinnen und Hörer überraschend wirken, aber wo liegt denn der Zusammenhang zwischen den aktuellen Kämpfen und zu den Ansätzen der Black Panther Party, aus der ja auch Mumia Abu Jamal und so viele andere Gefangene stammen? Naja, der Zusammenhang ist ein ziemlich direkter, wenn du die Black Panther Party erwähnst. Die Black Panther Party ist eigentlich in erster Linie aus diesem Phänomen der Polizeibrutalität und der Notwendigkeit der Gegenwehr entstanden. So kam auch die Idee, sich legal zu bewaffnen und Patrouillen zu machen, um die Polizei an ihrer Gewalttätigkeit zu hindern. Mumia selbst schreibt von sich ja auch, dass er sozusagen von der Polizei in die Black Panther Party hineingeprügelt worden ist. Als Jugendlicher. Weil er sich als Jugendlicher der wahnsinnigen Idee hingegeben hat, er könnte zu einer Veranstaltung von einem superrassistischen Präsidentschaftskandidaten George Wallace gehen und dort friedlich gegen dessen Hetze protestieren. Er ist sofort zusammengeschlagen worden und als er sich in seiner Naivität an die Polizei wenden wollte, hat er von denen noch mehr Prügel bekommen. In New York City ist gerade der Fall des seit 1971 inhaftierten ehemaligen Black Panthers Jalil Muntakim sehr präsent. Es gab sogar Artikel über ihn bis nach Europa, bis in Guardian. Warum ist dieser Fall von so großer Bedeutung und was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass eben nicht nur Jalil Muntakim, sondern viele ehemalige Angehörige der Black Panther Party oder späteren Black Liberation Army immer noch im Knast sitzen, während Polizisten seit er im Knast sitzt, seit 1971, zigtausende von Menschen getötet und oft muss man sagen ermordet haben, wird aus dem Tatvorwurf gegen ihn etwas gemacht, wo man sagt, nein, das kann man niemals verzeihen und auch wenn er jetzt fast 70 Jahre ist, man kann ihn nicht in die Öffentlichkeit lassen und daran zeigt sich auch dieses groteske Verhältnis zu Polizeigewalt und auf der einen Seite und Gewalt von unten auf der anderen Seite, was charakteristisch ist für das offizielle Amerika. Jalil Muntakim ist 1971 verurteilt worden und sitzt seitdem in Haft, weil er angeblich einen weißen Polizisten erschossen haben soll, als Vergeltung für rassistische, tödliche Polizeigewalt. Sein Verfahren ist dokumentiert und es ist mit aller Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese Verurteilung auf gefälschten Beweisen beruht. Aber Jalil Muntakim war eben Mitglied einer Organisation, die gesagt hat, dass sie bewaffnet gegen Polizeigewalt kämpfen werden, wenn die ihre Ermordungen von jungen, meistens afroamerikanischen Männern nicht einstellen. Jalil Muntakim hat 2 Gerichtsurteile, die besagen, dass er freizulassen ist. Und das sind Polizeilobbyorganisationen, die immer wieder über Staatsanwälte Fristen ausreizen, um ihn nicht in Freiheit zu entlassen. Er ist ein sehr alter Mann, der viele Gesundheitsprobleme hat und im Mai 2020 im Gefängnis von New York, aus dem er eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr entlassen sein sollte, an Covid-19 erkrankt ist und im Augenblick um sein Leben kämpft. Also die Frage ist, inwieweit in Bezug auf solche Gefangene überhaupt noch ein Rechtssystem besteht, wenn zum Beispiel im April ein Richter anordnet, dass er entlassen werden muss, weil die Gefahr besteht, dass er im Gefängnis mit Corona infiziert wird. Und diese Entlassung wird dann einfach nicht durchgeführt, weil sie von Sonderorganisationen der Cops blockiert wird. Und einen Monat später tritt genau das ein, wovor dieser Richter eben den Gefangenen bewahren wollte. Und selbst jetzt lassen sie ihn nicht frei. Ja. Wer mehr über Jalil Muntakim erfahren möchte, es gibt eine Unterstützerin, Webseite aus New York, die heißt freejalil.com, oder einfach auf die bundesdeutsche Mumia-Hörbuchseite gehen und da das Postamt für Gefangene aufrufen. Da sind in deutscher Sprache Hintergrundinformationen über Jalil Muntakim und die laufenden Bemühungen, ihn endlich aus dem Knast zu bekommen. Die Leute, die damals verurteilt worden sind, Anfang der 70er Jahre, Albert Washington, Herman Bell und Jalil Muntakim, dass sie einen Prozess hatten, der auf gefälschten und erpressten Aussagen beruht. Und allein das wäre ein Grund zu sagen, man muss ihn freilassen, weil er keinen fairen Prozess hatte. Zweitens ist es so, dass einer von den Verurteilten, Albert Washington, ist 2000 im Gefängnis gestorben. Und der andere, Herman Bell, der seine Beteiligung an dieser Tat mittlerweile zugegeben hat, ist 2018 entlassen worden. Während Jalil Muntakim, der zwar die politische Verantwortung für das, was damals gemacht worden ist, übernommen hat, während er sagt, ich war gar nicht dabei, und er sitzt immer noch im Knast. Man sieht also, dass es hier um ganz groteske Vorgänge geht und dass es letzten Endes darum geht, sich an Leuten zu rächen, die es gewagt haben, sich gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA zur Wehr zu setzen. In New York scheint es ein Bewusstsein sich in den laufenden Protesten zu entwickeln, dass Leute wie Jalil Muntakim, die allerersten in dieser langen, langen Bewegung, die seit über 50 Jahren versucht, das brutale Schicksal der Polizeigewalt endlich zu überwinden und abzuschütteln, dass er einer der ersten war, die das probiert haben und immer noch dafür im Knast sitzt. Das scheint der Grund zu sein, warum gerade sein Fall in diesen Tagen so eine Bedeutung in New York erlangt. Wir hatten vorhin schon mal grundsätzlich über Gefängnisse gesprochen, aber eine Sache würde mich nochmal interessieren. Du hattest es schon angedeutet, aber vielleicht sagen wir das nochmal genauer. Wie viele People of Color in den USA haben denn eigentlich Gefängniserfahrung? Man kann davon ausgehen, dass es in Großstädten wie Los Angeles ganze Blocks gibt, wo die Mehrheit der Männer, sagen wir mal bis 45, längere oder kürzere Knasterfahrungen hat oder immer noch unter Bewährungsaufsicht steht. Anteil der Bevölkerung an Schwarzen ist 40 Millionen. Wir reden hier von Millionen überwiegend junger mittlerweile, da das Ganze schon so lange geht, aber auch älterer Männer und in zunehmendem Maß auch Frauen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Ich habe gesagt, 2% der erwachsenen Männer in den USA sitzen im Gefängnis. Dann kann man sagen, da ja auch immer wieder welche entlassen werden, ein noch höherer Prozentsatz von Männern in den USA hat Gefängniserfahrung. Und wenn man dann von der schwarzen Bevölkerung spricht, dann muss man diese Prozentsätze mit 3-4 multiplizieren. Wenn wir davon ausgehen, dass so viele gerade People of Color, Afroamerikanerinnen und Amerikaner Gefängniserfahrung haben und uns dann vor Augen führen, dass es ja seit ungefähr 2010 ursprünglich in Georgia, Alabama und später dann landesweit 2016 und 18 Streikaktionen gab, in denen Gefangene gezielt mit der Forderung zur Abschaffung der Sklaverei Streiks gemacht haben, mit denen sie viele, viele Jahre, weitere Jahre Gefängnis riskieren. Denkst du, dass diese Kämpfe Auswirkungen auf die heutigen Auseinandersetzungen auf der Straße gehabt haben? Ich glaube, dass das ganz bestimmt so ist. Weil während in Europa es doch relativ ungewöhnlich ist, als Durchschnittsbürgerin Bekannte oder Freunde, geschweige denn viele davon im Knast zu haben, ist es in weiten Bevölkerungsschichten und gerade bei Schwarzen in den USA normal. Das heißt, in der Bevölkerung, die sich draußen befindet, besteht auch ein Bewusstsein darüber, was in Gefängnissen abgeht. Und genauso ist es umgekehrt, es ist ein System von kommunizierenden Röhren. Deswegen bin ich sicher, dass es da einen Einfluss gibt. Und, wir können uns natürlich die Frage stellen, inwieweit diese mutigen Bewegungen dann tatsächlich Erfolg gehabt haben. Ich würde sagen, der Erfolg ist größer, als man an den unmittelbaren Ergebnissen ablesen kann. Der Gefangenenstreiks. Ja, weil ich glaube, dass diese Streiks dazu beigetragen haben, teilweise noch unsichtbare Risse, dem System teilweise noch unsichtbare Risse zuzufügen. Und Diese Risse werden über kurz oder lang dazu führen, dass es auseinanderbricht. So wie jetzt auf einmal eben diese Forderung gestellt wird, die vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen wäre, nämlich Defunding Police. Plötzlich rücken radikale Veränderungen von dem, was ist, in den Vordergrund. Und das passiert natürlich nur deshalb, weil eine lange Vorarbeit dafür geleistet worden ist, in dem Fall eben die Streiks der Gefangenen. Kommen wir nochmal zurück, konkret zu der rassistischen Polizeigewalt. Wir hatten vorhin schon über Philadelphia gesprochen und die Demonstration, die dort am 4. Juli sein soll, Free Mumia, Freedom All. In Philadelphia gibt es erstaunliche Ansätze, nicht nur von Menschen, die gegen Polizeigewalt protestieren, sondern auch von den derzeit Herrschenden. Vor einigen Wochen hat sich ein ehemaliger Bürgermeister bei der MOVE-Organisation dafür entschuldigen wollen, dass sie so zum massiven Opfer brutaler, tödlicher Polizeigewalt in den 1970er und 80er Jahren geworden sind. Und diese Entschuldigungen wurden von den Überlebenden und auch ihren Nachfahren eigentlich eher geringfügig akzeptiert. Warum ist das so und warum sagen Sie, eine wirkliche Entschuldigung, die Sie akzeptieren würden, wäre die Freilassung des Journalisten Mumia Abu-Jamal? Na, es ist einfach so, dass Sie sagen, wir wollen Taten sehen und keine Worte hören. Wir kennen diese Nummer mit der Entschuldigung zum Beispiel auch aus Kanada, wo sich 2008 der konservative Premierminister Harper für die Internatsschulen von den Native Americans entschuldigt hat. Aber auch da ist gesagt worden, die Worte hören wir wohl, aber wir wollen jetzt mal konkrete Aktionen sehen. Und genauso ist es eben auch hier. Bevor man sich für Polizeibrutalität entschuldigt, sollte man den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und eines dieser Opfer ist eben ganz klar auch Mumia Abu-Jamal. Er hat es immer gesagt, ne? Er hat seine Einknastung beschrieben als einen weiteren nächtlichen Angriff auf Männer mit Dreadlocks, nämlich ihn selbst und seinen Bruder, der dazu geführt hat, dass er mitten auf der Straße von einem Polizisten niedergeschossen worden sei. Und das ist ja das, was in den Mainstream-Medien in Philadelphia und in den USA immer unterschlagen wird. Bevor der Polizist, dessen Ermordung Mumia vorgeworfen wird, zu Tode kam, hat er erstmal einen brutalen Angriff auf Mumias Bruder verübt und dann, als Mumia ihm zur Hilfe kommen wollte, ihm einfach in die Brust geschossen und ihn damit beinahe getötet. Und davon hört man in der Regel aber nichts. Aber die Leute in Philadelphia wissen darüber sehr gut Bescheid. Und sagen auch hier, ne, keine Worte, sondern Taten. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Abu-Jamal in den späten 1970ern und frühen 1980ern der einzige Journalist war, der sich konsequent getraut hat, die Polizei herauszufordern, wenn sie Menschen umgebracht hat und immer wieder gefragt hat, nach Erklärungen verlangt hat und auch auf den Missverhältnisse der Aktion und der Gewalttätigkeit der Polizei hingewiesen hat. Er hat gesagt, er hat kein Verständnis dafür, wenn Jugendliche, die rennen, aus 20 Metern in den Rücken geschossen werden, offensichtlich unbewaffnet sind und die Polizei dann von Selbstverteidigung redet. Also eigentlich ja. Dinge, die wir aus der Black Lives Matters-Bewegung der letzten Jahre kennen, die genauso schon vor Jahrzehnten sich zugetragen haben. Und die Leute, die diese Entschuldigung von Wilson Good, dem damaligen Bürgermeister, nicht angenommen haben, die haben vor wenigen Tagen gesagt, dieser Journalist, der sich immer konsequent an die Seite derer gestellt hat in seiner Berichterstattung, die eben Opfer der Polizeigewalt waren, den haltet ihr bis heute gefangen. Wenn ihr den freilassen würdet, das wäre eine echte Entschuldigung. Es gibt eine noch krassere Quasi-Entschuldigung, nämlich von Ed Randell, der Staatsanwalt, der Oberstaatsanwalt, der für die MOVE-Massaker und für die Verhaftung von Mumia verantwortlich war, später dann Bürgermeister und von Philadelphia und Gouverneur von Pennsylvania war. Er hat sich jetzt in den letzten Wochen zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, vielleicht hätten wir damals nicht so viele Jahre Knast für die MOVE-Leute verlangen sollen. Vielleicht war das ein bisschen überzogen. Während der ganzen 40, wurden verurteilt zu 30 bis 100 Jahren und während der ganzen 40 Jahre, wo sie im Knast saßen, kein Wort von diesem Mann. Und jetzt auf einmal fängt er an, solche Sprüche abzulabern. Und dass die Leute dafür kein Verständnis haben ist nur zu leicht einsehbar. Ja, Schadensbegrenzung, Versuche von denen, die von der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft und Unterdrückung nicht weißen Lebens am meisten profitieren, die jetzt wahrscheinlich ihre Fründe und Fälle davon schwimmen sehen. Genau so. Vielen Dank nach Heidelberg und viel Erfolg mit der weiteren Arbeit. Dankeschön. Schon an Radioaktiv Berlin, die Nemek dessen ist dir. So, die Sendung ist zu Ende. Den Podcast könnt ihr in wenigen Stunden auf radioaktivberlin.nostate.net hören. Und ansonsten macht's gut. Tschüss.